الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Barakallahu fikum. Wir machen weiter mit der Erklärung von Riyad al-Salihin. Und wir sind bei dem ersten Buch von Riyad al-Salihin, Kapitel 23, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Und wir machen weiter, wie Sie können. Barakallahu fikum. Mutabe fi sharhi. كتاب رياض الصالحين لإمام النووي رحمه الله تعالى وكنا وصلنا إلى باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكرنا الآيات وذكرنا حديثا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف واليوم متابع بارك الله فيكم فعن ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث تابع إلى الحديث الذي قبله. هذا الحديث تابع بارك الله فيكم إلى الحديث الذي قبله وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان. بارك الله فيكم. كل نبي أرسله الله سبحانه وتعالى له أصحاب وحواريون أي أناس يثق بهم ويصدقونه ويتبعونه ويعني من يثق بهم ليرسلهم إلى غيره يأخذون بسنته ويقتدون بأمره أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدون بأمره إذا أمرهم شيء فعلوه وإذا نهاهم عن شيء اجتنبوه ثم بعد هؤلاء يأتي خلوف. الخلوف هم الذين يأتوا بعد. سلف الإنسان هو الذي قبله وخلف الإنسان هو الذي بعده. يأتي من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون يعني يقولون ولكن ما يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون يعني يأتوا بأمور ما أمروا بها. فمن جهدهم بيده وهنا الجهاد باليد فهو مؤمن. وهذا بارك الله فيكم ليس للإنسان العادي إنما هذا للسلطان. هذا للسلطان. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن أي الجهاد ليس فقط كما يفهم البعض أنه بالسلاح وباليد وإنما بالقلب كذلك. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل يعني ما في عندك على الأقل أنك ما تحب هذا الشيء الذي تراه من أولئك الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. وهذا بارك الله فيكم حديث عظيم فيه أولا أن الأنبياء لهم أصحاب يثقون بهم وهؤلاء الأصحاب يقتدون بهديهم ويأتمرون بأمرهم ولكن بعدهم دائما الناس تبعد عن الدين ولما يبعد الوقت عن النبي فالناس تترك الدين وتترك سنة الأنبياء وهذا الذي حاصل في أمة الإسلام كذلك لأنه الصحابة رضي الله عليهم كانوا يطبقوا الإسلام فبعدهم أتوا السلف رضوان الله عليهم يعني القرون الثلاثة الخيرية المشهود لها بالخيرية، كان طبق الدين. ولكن بعد ذلك أتى أقوام ولا حول ولا قوة إلا بالله تركوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، واحد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجب أن يجاهدوا. وهنا بارك الله فيكم، الجهاد كما ذكرت ليس بالسيف وليس بالضرب وليس وإنما بمعنى أنه يغير المنكر الذي يفعلونه، فمن استطاع أن يغيره بيده فلا بأس، ولكن هذا ليس لنا، لسنا حكام. من استطاع أن يغيره بلسانه بأن يقول هذا خطأ كذا فهذا من الإيمان، ومن استطاع من ما استطاع فيكفي بقلبه أن لا يحب المنكر ولا يحب الشر الذي يراه من هؤلاء. بارك الله فيكم. نقدم دعوته رحمه الله تعالى سورة الإمام النووي. Nachdem er uns erklärt hat bezüglich Ayat, was das bedeutet, dass man das Gute gebietet, das Schlechte verbietet, indem er die Ayat oder paar Ayat vom Koran als Beweise eingeführt hat, dann hat er mit den Hadithen angefangen. Und das letzte Mal haben wir das Hadith, wer etwas Schlechtes sieht, dann sollte er das ändern mit seiner Hand. Haben wir gesagt, mit seiner Hand, das gilt nicht für uns. Das gilt für den Führer, die vier Oberhaupt, also vier Leute, die Macht haben, Machthaber. Aber für uns, wenn wir zu Hause sind, dann okay. Dann haben wir gesagt, der Prophet sagte, wenn man nicht kann, dann ändert man das mit seiner Zunge, nach den Leuten. Das ist falsch, was ihr macht. Und das können wir zum Teil. Nicht überall, aber das können wir zum Teil. Wenn man auch nicht kann, dann gibt es die Möglichkeit mit dem Herz. Als Verbindung mit dieser Überlieferung hat der Autor rahimahullah ta'ala Hadith bei mir Nummer 190 bei dieser deutschen, ungefähr deutschen Übersetzung, was ich nicht empfehle natürlich. Das ist Hadith 185 Ibn Mas'ud radhiyallahu alayhi überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, alle Propheten, die vor mir von Allah gesandt wurden, hatten Vertraute und Gefährten, die ihrem Vorbild folgten und ihnen Anweisungen, Anweisungen gehorchten. Nach ihnen kamen Leute, die nicht taten, was sie sagten und machten, wozu sie nicht aufgefordert waren. Derjenige, der sich gegen diese Leute bemüht, mit seinen Händen, ist ein Mu'min. Derjenige, der sich bemüht gegen sie mit seinem Herzen, ist ein Mu'min. Und derjenige, der gegen sie bemüht mit seiner Zunge, ist er auch Mu'min. Außer diesem existiert es kein Körnchen Iman. Also das Letzte. Das ist ein Sahih Muslim. Der Übersetzer hat etwas hier vergessen. Und zwar, Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dann kam nach ihnen Khuluf, das ist Nachkommenschaften. Nach ihnen kamen Nachkommenschaften oder Generationen. Und komisch, warum er dieses Wort nicht gebracht hat. Ich stelle das in Frage natürlich, dass man dieses Wort nicht bringt. Warum eigentlich? Eigentlich, man sollte dieses Wort bringen, weil das etwas beweist. Das belegt dieses Wort Khuluf. Das heißt, es gibt Salaf und es gibt Khalaf. Salaf, das sind deine Vorfahren, die vor dir waren. Khalaf, die sind, die nach dir sind. Deshalb der Prophet Muhammad sallam sagte seiner Tochter Fatima, ich war der beste Salaf von dir. Und das heißt, Fatima ist der Khalaf von ihm. Dann nach Fatima, Fatima ist Salaf, wie Al-Hasan al-Hussein, weil sie ihre Söhne sind. Und dann Al-Hasan al-Hussein sind Khalaf für sie. Für uns, unser Salaf, sind die drei besten Generationen des Islam. Und wir sind Khalaf nach ihnen. Und jetzt, wenn Generationen nach uns kommen, die nennt man Khalaf. Das heißt, die Leute, die mit den Propheten waren, jetzt für uns Muslime, diejenigen, die mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren und sie waren seine Gefährten, sie waren die Besten, weil sie das taten, was Allah ihnen befohlen hat, und sie haben dem Propheten gefolgt. Aber nach ihnen kamen Leute, diese Leute, sie haben gesagt, was sie nicht taten. Und sie taten, was man ihnen nicht gesagt hat. Und diese Leute sollte man sich bemühen, indem man das Schlechte, was sie machen, aufhebt. Und das Schlechte aufzuheben, hat drei Stufen, entweder mit der Hand oder mit der Zunge oder mit dem Herzen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Möglichkeiten gegeben. Und hier der Prophet sagt, wer auch das mit seinem Herzen nicht bestätigt, was diese Leute machen, ist Mu'min. Komischerweise, das habe ich voriges Mal auch erklärt, manche Leute verlangen von dir heute, dass du alles mit deiner Hand änderst. Und manche, die verstehen das Wort Dschihad nur Kampf oder Kalaschnikow. Wirklich, die verstehen Dschihad nur Kalaschnikow, Bomben. Obwohl der Prophet was anderes sagt. Er sagt, wer mit seiner Zunge gegen diese Leute was sagt, das ist auch Dschihad. Wer mit seinem Herzen auch was sagt, was hat, dass man nicht einverstanden ist mit dem, was diese Leute machen, ist auch Dschihad. Mit der Hand, das ist nicht für uns. Passt auf nochmal. Außer im Bereich, was du zu sagen, was du beherrschst, was du, du hast die Macht in deiner Wohnung. Kannst alles machen, was du willst. Aber draußen nicht. Du kannst auch in deiner Wohnung nicht alles mit den anderen machen, sondern das ist im Rahmen der Religion. Und das ist eine sehr schöne Überlieferung, damit man weiß, barakallahu fikum, dass immer, wenn die Leute weg oder weit von der Religion werden, dann machen sie Schlechtes. Und wenn sie an die Religion festhalten, dann machen sie Gutes. Allgemein. Aber Ausnahmen gibt es und Ausnahmen bestätigen die Regel. والله تعالى على وعلى وعن أبي الوليد عبادة بن الصامت الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه أي عند البخاري ومسلم لم نقل متفق عليه المنشط والمكره أي في السهل والصعب والأثر الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيان الأثر ما معناه بواحة أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا لا يحتمل تأويلا بارك الله فيكم البيعة كان الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على السمع والطاعة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لاحظوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فطاعة أولي الأمر من طاعة الله والرسول في المعروف وليس في الباطل وليس في الشر إنما في الخير في المعروف فقال عبادة رضي الله عليه بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط في العسر واليسر يعني سواء كان الأمر عسير أو الأمر يسير صعب سهل في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا يعني إذا كانوا معسرين في المال أو موسورين في المال ولو كان الأمير أمير المسلمين يستأثرون على الرعية بالمال أو غيره يعني هو يترفه الأمير وهم ما عندهم ترفيه على الرغم من هذا يطيعون على الرغم من هذا يطيعون ديننا دين عظيم ولكن للأسف ما فهم المسلمون هذا المعنى يا أخوة لو كان حكام زماننا اليوم لو كانوا يأخذوا 90% من الذي يأتي ولكن يطبق فينا شرع الله والله معلش لكان الله سبحانه وتعالى بارك علينا في هذا الأمر. ولكن احنا ما نفهم، لأنه الأغلب يريد الدنيا وما يريد الدين. لو كان يريد الدين خذ، معلش خذ خذ، ولكن طبق فينا شرع الله، ما عندنا مشكلة. ولكن الاثنين مع بعض يا لطيف، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأكل وأخذ مالك. يعني الأمير إذا ضرب ظهرك وأكل مالك تسمع وتطيع، طاع، ما في خلاص والله أنا ما عجبني، ما في في ديننا، خلاص عندك أمير أنت عطيته بيعة. فولا ننازع ولا ننازع وألا ننازع الأمر أهله، يعني إحنا ما ننازع في الأمر، ما نقاتل ضد الحاكم، ما نرفع عليه السيف، إلا أن تروا فيه كفرا بواحا، عندكم فيه من الله برهان، أي كفرا لا يحتمل التأويل، يعني كفر بيقين، كفر بيقين، كفر صريح فيه دليل قاطع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الحاكم دليل قاطع في ذلك. مثلا حاكم يطلع أمام الناس كلهم ويقول: القرآن بالنسبة لي لا شيء وأنا أفضل، حكمي أفضل من حكم الله. هذا يا أخوة هذا ما يحتاج، خلاص هذا كفر بواح. أما والله يعمل مثلا بنك ربوي أو يجيب راقصات أو يجعل خمارات وأماكن، هذا ما هو كفر بواح، هذه معاصي، معاصي ما كفر بواح. كفر بواح غير شيء، ما يحتمل التأويل. يعني مثلا هلا بعض الحكام من خوفه من أمريكا مثلا، ومن خوفه من من من من أوروبا ومن غيرها، ما يسترزي يطبق الإسلام، وهذا واضح، أو من جهله أو من فسقه أو إلى غير ذلك. فلما ليس بواح لأنه فيه تأويل، أما إذا ما في تأويل خلاص هذا. طيب نخرج عليهم بشروط، يعني قاتل ضدهم بشروط، ليس كل واحد يأتي ويفعل كما اليوم. شوفوا الفتن اللي في بلاد المسلمين يا أخوة، في زماننا 17 مرة حاول المسلمون الوصول للحكم، 17 مرة يفشلوا، لأن الأمر ما كان لله، كان فقط للكرسي، فقط يريد الحكم، يريد القيادة، ما يريد دين الله. هم يظنوا إذا أخذوا الحكم طبقوا الدين، هذا أبدا لا يتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا غير شيء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله، فلما آمن الناس وعادوا إلى الإسلام الله سبحانه وتعالى أعطاه الحكم، مو محتاج إلى مشقة في ذلك. فنسأل الله العافية والسلامة. لكن يا أخوة الأصل في المسلم، الأصل في المسلم أنه يدعو للحاكم وينصح الحاكم إذا كان عنده كلمة حق عند سلطان جائر، حتى لو قتل عليها الإنسان يكون سيد الشهداء مثل حمزة، ولكن ما يقعد بأوروبا يطعن في الحكام، ولما يذهب إليهم يقعد يبدأ يمدح فيهم ذو الوجهين، نسأل الله السلامة. هذا هو كلمة حق عند سلطان جائر، عند، ما قال أنت في أمريكا وهو في مكان آخر أنت تتكلم عليه. فنسأل الله العافية والسلامة. والحاكم الذي لا يحكم في الرعية في العدل والعياذ بالله، هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يعني الذي يظلم الرعية الله سبحانه وتعالى حرم عليه الجنة، خلاص اتركوه أكثر من هالابتلاء. فنسأل الله يهدي حكام المسلمين وولاة أمور المسلمين للخير. وقال: وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. تصدع بالحق ما تخاف، ولكن الصدع بالحق له أماكن، له زمان، له طريقة، له كيفية، وليست القضية فقط أنه والله أنا أقول الحق. شو هو الحق؟ متى؟ واحد سكران تجي هذا السكران تدعوه إلى الإسلام، هو بيفهمك بالمرة، قال والله أنا أقول الحق. يا أخي مو هذا الوضع الذي تقول فيه الحق، وليس هذا الوقت المناسب. أينما كن ولا نخاف في الله لومة لائم، أي ما نخاف الناس ولا نخاف كلامهم فينا، طالما أننا نرضي الله سبحانه وتعالى، نرضي الله. إذا أرضيت الله سبحانه وتعالى ما تخاف، أما إذا أسخطت الله سبحانه وتعالى فخاف. فنسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. أبو وليد عبادة ابن الصامت رضي الله عنه بريكتن دي هولدكتن ديم جزانتن دي هولدكتن ديم جزانتن الله und verpflichteten uns unter allen Umständen auf ihn zu hören und ihm zu gehorchen, unter schweren oder leichten Umständen, in guten oder schlechten Zeiten, nicht selbstständig zu sein und keine Vorurteile zu hegen und niemanden zu verurteilen, ohne klare Beweise. Das Hadith ist nicht so. Nein. Ja, die Übersetzung ist total falsch. Nicht selbstständig zu sein. Barakallahu fikum. Der sagte, wir gaben dem Propheten Muhammad sallam oder wir schwörten dem Propheten sallam Treueid. Und wir verpflichteten uns, dass wir hören und gehorchen. In unter schweren oder leichten Umständen und in guten oder schlechten Zeiten. Wenn auch wir nachbeteiligt werden und dass wir die Macht oder für die Macht nicht kämpfen, um das von den anderen, von den Leuten, die die Macht haben, übernehmen. Außer, dass wir klares Kufr, deutliches Kufr sehen oder feststellen. Und ihr habt dabei einen klaren Beweis von Allah, das wird vom Koran. Und sagte, und wir haben auch natürlich ihm treu geschworen, dass wir die Wahrheit sagen, egal wo wir sind, und wir fürchten niemanden außer Allah subhanahu wa ta'ala, wenn die Leute auch, das heißt laumatala'im, wenn auch man uns Vorhaltungen macht oder kritisiert. Das ist die Bedeutung des Hadith, nicht wie hier selbstständig und so weiter, und dass wir keine Vorurteile haben und so weiter. Nein, Barakallahu, das geht um was anderes. Und zwar, diese Überlieferung, Barakallahu fikum, ist eine sehr schöne Überlieferung. Esma'u Ubad ibn Samit ist ein Sahabi, ist ein Gefährter von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und er sagte, wir haben dem Propheten Treueid geschworen. Treueid geschworen oder Huldigung. Das heißt, du bist jetzt verpflichtet. Es kann nicht sein, dass man sagt, ja, du bist mein Führer, du bist mein Imam, du bist mein, sozusagen, du bist Oberhaupt und du gibst ihm deine Hand und dann nach 2 Minuten sagt er, ja, ich mache das zurück gegen dich. Das geht nicht in Islam. Weil Allah sagt, wa ati'u Allah wa ati'u Rasulahu wa lam yinkum. Allah sagt, ihr müsst Allah gehorchen, der Propheten gehorchen und denjenigen, die eure Sache in der Hand haben. Und die sind zwei. Die Gelehrten, Al-Ulama und die Umara, das wird die Anführer. Und wenn man Treueid geschworen hat, dann ist das kein Kinderspielchen, dass man sagt, ja, mache ich das rückgängig. Das geht um ein System. Das geht um Islam in diesem Sinne. Und wenn man Treueid geschworen hat, dann muss man gehorchen und muss man hören. Wenn der Imam sagt, mach, machst du, mach nicht, machst du nicht. Tust du was anderes, als was er gesagt hat, dann bist du Sünder und du hast eine größere Sünde gemacht. Da muss man aufpassen in diesem Zusammenhang. Fil usri wal yusr. Fil usri, das ist schwere Zeit oder schwerer Umstand. Wal yusr, das bedeutet leichter Umstand. Aber das geht hier darum, barakallahu fikum, wenn wir auch Geld haben oder wenn wir auch kein Geld haben. wenn unser Leben leicht ist oder wenn unser Leben schwer ist. Und Al-Manshat wal-Makra, das ist auch das Gleiche. Das bedeutet, wenn wir stark sind und wir können was tun und wenn wir auch schwach sind, trotzdem hören wir und gehorchen wir. Wenn auch die Machthaber, wenn sie auch, oder wenn die Führer im Guten leben, aber wir nicht, trotzdem leisten wir Gehorsamkeit, trotzdem folgen wir, was sie sagen. Und das ist eine Sache, was die Muslime heutzutage nicht verstanden haben. Die kritisieren nur die Führer und die kritisieren die anderen, als ob die Muslime selber die Besten wären und die anderen nur die Schlechten. Aber das ist nicht die Wahrheit. Wenn wir heute sagen, dass die Führer der Muslime schlecht sind, dann diese Führer sind von uns. Die sind von uns. Also die sind von dieser Nation. Wenn sie auch schlecht machen. Das heißt, die Nation auch hat einen Anteil dabei, dass diese Leute so geworden sind. Und eigentlich im Islam ist die Sache so, die sollen nehmen. Aber nur eine Sache wollen wir, Gerechtigkeit. Nimm, lebt wie Könige. Oder lebt das beste Leben. Aber leistet Gehorsamkeit an Allah subhanahu wa ta'ala und Gerechtigkeit zwischen dem Volk. Das ist, was wir wollen. Und natürlich, das ist logisch. Wenn man in guten Zeiten, schlechten Zeiten, in guten Umständen, leichten Umständen, in allen Bereichen des Lebens, dem Oberhaupt der Muslime, dem Imam der Muslime gehorchen muss. Ja, und man sieht, ja, der lebt gut und ich lebe nicht gut. Automatisch wird man sagen, ja, warum er und ich nicht? Dann kommt man an die Idee, dass man gegen diese Person was übernimmt. Oder unternimmt, Entschuldigung. Dass man etwas unternimmt. Hier sagte Ubadah, wir haben auch Treueid geleistet, dass wir nicht gegen die Anführer etwas tun. Also wir kämpfen nicht gegen sie oder wir versuchen zu putschen oder wir versuchen sie wegzuschaffen. Außer in einem Fall, dass sie ein klares Kufr machen. Was bedeutet klares Kufr hier? Klares Kufr, das bedeutet, du hast überhaupt keine Möglichkeit, eine Entschuldigung zu finden. Du hast keine Möglichkeit, ihre Taten oder ihre Wörter zu interpretieren. Dann kann man sagen, diese Leute sind keine Muslime geworden. Und noch dazu, du musst einen klaren Beweis, klaren, deutlichen Beweis von Koran holen, dass diese Leute keine Muslime geworden sind. Und das ist so schwer. Weil heute in unserer Zeit zum Beispiel, einige Leute kommen zu dir und die sagen, ja, schau mal, der Führer dieses Landes, der lässt Sinne. Der hat zum Beispiel Nightclubs. Oder der hat Banken mit Zinsen erlaubt. Ja, das ist Sünde. Das ist kein Kufr. Da sagt man, ja, schau mal, das ist klares Kufr. Das stimmt nicht, das ist kein klares Kufr. Klares Kufr ist was anderes. Klares Kufr, zum Beispiel, ein Anführer kommt und sagt, ja, der Koran ist für mich gar nicht. Das passt nicht für unsere Zeit. Meine Meinungen sind besser als der Koran. Das ist klares Kufr. Kann man diesen Anführer ändern? Wenn du schaffst, mit bestimmten Bedingungen, wenn die Gelehrten dabei sind und wenn sie mitmachen. Die Muslime haben 17 Mal im 20. Jahrhundert versucht, die Regierung zu übernehmen. Die haben kein einziges Mal geschafft. Wisst ihr warum? Weil die immer die Führung haben wollten. Die wollten das nicht. Die wollten nicht die Religion. Die wollten nicht die Religion. Die wollten die Führung. Aber die sagen, wir wollen die Religion, um die Führung zu erreichen. Und manche denken, wenn sie führen, dann werden sie den Islam praktizieren. Das stimmt nicht. Der Prophet hat nicht so angefangen. Der Prophet hat erstmal den Leuten beigebracht, wie sie Allah anbeten. Und dass sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen einen islamischen Staat gegeben. Und das war in Medina. Das ist natürlich die Regel im Islam. Aber manche Leute, die verstehen das nicht. Und die denken, wenn du nicht der Führer sagst, dass er kein Muslim ist, du sagst nicht die Wahrheit. Wer sagt die Wahrheit für manche? Diejenigen, die sagen, der ist kein Muslim, der ist kein Muslim. Als ob das Wasser wie Wasser trinken wäre. Die verstehen das nicht, was das bedeutet, dass man einen Muslim vom Islam ausschließt. Ja, Latif, möge Allah uns bewahren. Eine Person vom Islam auszuschließen, ist das Schlimmste. Das ist schlimmer, als ihn zu töten. Das ist schlimmer, als jemanden zu töten, dass man sagt, du bist kein Muslim mehr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dann sagte Ubada, und wir haben auch geschworen, dass wir die Wahrheit sagen, egal wo wir sind. Egal wo wir sind, das heißt aber mit Regeln, mit richtigem Verstand, und nicht jeder macht. Manche Leute, wenn sie in Europa sind, die reden von den Hukam, von den Führern der Muslime und so weiter. Die reden, oh, dieser Mann, der ist schlecht, tak, tak, tak. Und wenn er zu Hause ist, bei ihm, der sagt gar nicht. Der sagt mir, ja, was sagst du zu dem Führer? Sag, naja, lass mal diese Themen. Aha. Aber im Hadith steht, Kalimatu Haqqin inda Sultanin Ja'ir. Ein wahres Wort bei einem Anführer, bei ihm. Und nicht, du bist in Europa und der ist 3.000, 4.000 Kilometer entfernt. So ist das in unserer Liga und sagt man, ja, schau mal, das Rechtsanwalt jetzt für die Führer geworden. Ich bin kein Rechtsanwalt für die Führer, aber das ist unsere Religion. Das ist unsere Religion. Das ist nicht leicht, eine Person vom Islam auszuschließen. Das ist nicht leicht, 200.000, 300.000 Menschen dann Blut zu vergießen und dann am Ende sagen, ja Leute, wir haben Fehler gemacht. Mashallah, Fehler gemacht. 300.000 Menschen, 300.000 Leute werden getötet und am Ende, wir haben Fehler gemacht. Entschuldigung? Da sollte man, bevor man solche Entscheidungen trifft, da sollte man die Gelehrten fragen, da sollte man die Ulama fragen, und wenn die Ulama ihm gesagt haben, dann okay. Aber möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. So aufpassen, und nicht, dass man das falsch versteht, und leider manche Jugendlichen oder manche Muslime, die verstehen das falsch, und weil sie das falsch verstehen, dann handeln sie, und wenn du ihnen sagst, das ist falsch, was du machst, was du verstanden hast, er sagt dir, du bist Verräter, du bist Agent, du bist Geheimdienst, CIA, FBI, KGB und sowas, du wirst alles da. Hauptsächlich, es gibt auch die neue Meinung, ja? Die neueste Meinung, die wir in der Nation haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Die neueste Meinung ist, die Gelehrten sind nur im Gefängnis. Uff, und die anderen Gelehrten? Die anderen, was machen die? Es gibt auch Leute im Gefängnis, die sind Drogendealer. Es gibt auch Leute im Gefängnis, die sind Kinderschänder. Es gibt auch, ich meine, wenn die Gelehrten im Gefängnis sind, dann Gefängnis, das hat nicht mit Wissen zu tun. Es gab Gelehrten, die ins Gefängnis gegangen sind. Und es gab Gelehrten, die nicht ins Gefängnis gegangen sind. Es gab Propheten, die ins Gefängnis gegangen sind, wie Yusuf a.s. Und es gab andere, das passierte nicht mit ihnen. Das ist nicht, das hat damit nichts zu tun. Wenn Allah dich schützen will, dann gehst du nicht ins Gefängnis. Aber bei manchen ist das so. Sag ja, wenn er die Wahrheit sagt, ja, dann geh du. Geh du und sag die Wahrheit, wenn du ein Mann bist. Aber in Deutschland ist er ein Mann. Aber in seinem Heimatland ist er eine Maus. Möge Allah subhanahu wa ta'ala nicht, nicht im Heimatland. Am Zoll, am Flughafen. Vor Polizeikontrolle, dann ist er Hase. Bei Polizeikontrolle ist er sozusagen ein Häslein, Hasilein. Draußen, drin ist er Maus, und wenn die Leute ihm sagen, komm, dann ist er Mäuschen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Aber hier ist er Löwe. Asadun alayya wa fil hurubi na'amatun fathau takhafu safir al-safiri. Das wird bei uns machst du dich zu Löwen, aber wenn es zu Kampf kommt, dann bist du wie Pfau, du tust deinen Kopf in Sand. Und du, wenn jemand sagt, wenn jemand pfeift, dann du siehst nicht deine, du kannst nicht mehr unterscheiden zwischen deinen Knien und deiner Gesäßmuskulatur, weil das eins wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja, habe ich Allah. يا ابن الله يا أخو الله العظيم عندنا فتنة ما بعدها فتنة في زمن نسأل الله العافية والسلام في زمن أصبح الجاهل بالنسبة للناس عالما وأصبح العالم بالنسبة للناس جاهلا في زمن والعياذ بالله ثمن عظيم فظيع، ولكن أسأل الله العافية والسلامة، سلوا الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سلوا الله العافية، الله سبحانه وتعالى يعفو علينا من هذا. صور يا أخي واحد ما يفهم، ما يعرف لسه يقرأ سورة الفاتحة، ما يفهم معنى سورة الفاتحة، ما يفهم معنى القرآن ولا معنى السنة، ولا يعرف أصول الدين. تصور إنه هذا الإنسان يبدأ بإخراج الناس من الدين وبتكفير الناس، ومصيبته إيه والله، إذا لم تكن هذه مصيبة فما هي المصيبة؟ وللأسف تجد من يتبع مثل هذا. الشغلة هي فقط عملت لحية يعني يا أخوة، ليست القضية بلحية ترى، وليست القضية والله لبس الواحد قميص خلص وحكى له كلمتين على السنة. انتبه، العلم أكبر من ذلك بكثير. فأبن عن جروسس بوبليم فأبن عن كاتاستروفين عندر تسايك تزيز على بيزون دي نغنيت سورة الفاتحة كين دي نغنيت لا إله الله محمد رسول الله الله غيشتي ساغن كان تزيز تيزي بيزون دي فينك أن Die Leute vom Islam auszuschließen, der ist Kafir, der ist Kafir, der ist kein Muslim mehr. Du gehst in die Hölle. A'udhu billah. Und manche denken, ja, der macht ein bisschen Bart oder der zieht sich so ein Gewand und der kommt in die Moschee, der betet zwei Rak'a, da denken die Leute, der ist Sheikh geworden. Was Sheikh? Das ist lächerlich geworden bei manchen. Barakallahu fikum. Das Wissen ist nicht leicht sozusagen zu bekommen. Das Wissen ist nicht so, wie manche denken, zwei Tage in die Moschee, dann am dritten Tag Fatwa geben. Möge Allah uns bewahren. Zum Aufpassen, Wallah, wir werden vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Aber das ist Katastrophe. Deshalb man sollte sagen, O Allah, inna nas'aluka al-afiyah. Al-afiyah. O Allah, festige uns auf dem richtigen Weg. Lass kein Fitna in unseren Herzen kommen. Weil wenn man diesen Weg nimmt und fängt man an, arrogant zu werden und denkt man, ich habe viel Wissen, und dann kommt man, schließt die Leute vom Islam oder gibt man Urteile, dann ist das sehr schlimm. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Hey, Al-Mathal Adhan. Wa alhamdulillahi rabbil alameena. Ist er bindi biftilak, ja. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. معدن نعم dann musst du auswandern. Wenn man in einem Land ist, die verbieten der Frau Hijab zu tragen, du kannst nicht mehr in die Moschee beten, die schließen die Moschee zu, dann wanderst du aus, lebst du woanders. Abdullah was ja Afrika zum Beispiel, ja, auf Afrika gibt es kein Euro, kein Kindergeld, kein Erziehungsgeld und kein Milka. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. اللهم سمع الله لمن حمده. اللهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Gefahr ist wirklich. Die Brüder und Schwestern im Internet, ich denke, Abu Jamal macht mit euch weiter wie in Italien. Deshalb werde ich mich verabschieden. Wir treffen uns wieder in Italien morgen zum Unterricht. Ab so ungefähr 19 Uhr, wenn ein bisschen 10 Minuten oder Viertelstunde mehr wird, wenn ein bisschen 10 Minuten oder Viertelstunde später wird, dann kein Problem, Barakallahu fikum, weil ich beschäftigt bin, deshalb ist die Sache so, wie heute zum Beispiel. Wir haben 20 Minuten verspätet. Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.